Nummer 4. Liebe Kunden, heute haben wir für Sie ein besonderes Angebot in der Musikabteilung. Musik-CDs zum Sonderpreis. Hier finden Sie CDs bereits ab 2,49 €. Kommen Sie und greifen Sie zu.